Beten wir. Father, thank you for this time together you've given us this morning. Vater, wir danken dir nochmal für die Zeit der Gemeinsamkeit, die du uns heute Morgen schenkst. God, we thank you for what you are doing within our church. Herr, wir danken dir für das, was du innerhalb unserer Gemeinde hier tust. We thank you for what you're doing in the community, God, that we all live in. Ja, wir danken dir für das, was du hier vor Ort in unserer direkten Umgebung tust. We thank you, God, for the opportunities that you are giving us to not only grow in Christ, but to be witnesses for him. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, die du uns gibst, im Herrn Jesus Christus zu wachsen, aber auch für die Möglichkeiten, die du uns gibst, ein Zeugnis für ihn zu sein. Lord, for today in this meeting, we pray that you would continue to guide us as we spend time in your word. Ja, Herr, für heute und für dieses Treffen, dieses Zusammenkommen heute Morgen möchten wir dich bitten, dass du uns führst und leitest, wenn wir in dein Wort schauen. And Lord, as we get into Jonah chapter 3, we pray that you'd speak to us. Und wenn wir jetzt das dritte Kapitel des Jonah anschauen, Herr, dass du zu uns sprichst. We bless you and praise you and ask that you'd be glorified in the teaching of your word. Ja, wir segnen dich und loben dich und bitten dich, dass du durch das, was heute Morgen stattfindet, wirklich verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, well, today we are continuing our study through the book of Jonah. Wir machen heute weiter im Buch Jonah. And we're actually in the second part of the book, as the book is divided into two sections. Wir sind im zweiten Teil des Buches, denn das Buch Jonah ist wirklich so in zwei Hauptteile getrennt. In part one, which is chapters 1 and 2, you see Jonah running from God's will. Im Kapitel 1 und 2 sehen wir, wie der Jonah vor Gottes Willen wegläuft. And in chapters 3 and 4, you see Jonah fulfilling God's will. Und im Kapitel 3 und 4 sehen wir, wie der Jonah den Willen Gottes erfüllt. Today we're going to look at chapter 3. Heute schauen wir uns das dritte Kapitel an. And see how Jonah reluctantly obeys. Und schauen uns an, wie der Jonah zwar gehorsam ist, aber doch widerspenstig gehorsam ist. You know, the title that is given to this series is Jonah, the reluctant messenger of a merciful God. Wir haben ja gesagt, der Titel ist Jonah, der widerspenstige Diener eines gnadevollen Gottes. And as we've been studying through it, I think all of us have been able to see how true that really is. Und während wir jetzt schon da eingestiegen sind die letzten Wochen, haben wir auch gesehen, wie wahr das tatsächlich ist. Now in chapter 2 we saw God creatively bring Jonah to a place of surrender. Im Kapitel 2 haben wir gesehen, wie Gott auf ganz kreative und ideenvolle Art und Weise den Jonah an einen Ort der Buße und Umkehr gebracht hat. And he did it by preparing a great fish. Und er hat es getan, insbesondere weil er einen, wie uns die Schrift sagt, einen großen Fisch vorbereitet hatte. So as we saw in the story, the crew of the ship threw Jonah overboard into the sea. Wir sahen in der Geschichte, wie die Schiffsmannschaft den Jonah über Bord warf ins Meer. Against their will. Gegen ihren eigentlichen Willen. But out of desperation to see the storm stop. Aber einfach aus Angst und Desperation, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Verzweiflung, there you go. Verzweiflung, damit der Sturm endlich aufhören würde. And there we see that God prepared a great fish to swallow Jonah. Und dann sehen wir im Wort, dass Gott einen Fisch vorbereitet hatte, der den Jonah verschlang. Talk about an interesting amusement park ride. Also interessante Freizeitparkfahrt. I think Jonah was the first submariner in history. Vielleicht war der Jonah der erste U-Boot-Mann. Submariner. U-Boot-Mann. U-Boot-Mann. Ja. That is great. Ja. I'm helping you. So in chapter 2 we also saw how stubborn Jonah was. Aber wir haben im zweiten Kapitel auch gesehen, wie stur der Jonah immer noch war. What was it about that chapter that kind of gave that away? Was war es in dem zweiten Kapitel, das uns das hat sehen lassen? How long was he in the belly of the fish? Wie lang war er noch mal im Bauch des Fisches? 3 days and 3 nights. 3 Tage und 3 Nächte. 3 days and 3 nights in the pitch darkness. 3 Tage, 3 Nächte in absoluter Finsternis. Surrounded by stinky, digesting fish food. Umgeben von stinkendem, verwesenden, verarbeiteten Fischfutter. It would have been probably one of the most disgusting situations that anybody could ever find themselves in. Ist wahrscheinlich eine der ekelhaftesten Situationen, in der sich überhaupt jemand wiederfinden kann. But yet it took him 3 days and 3 nights to come to his senses. Aber dennoch hat Jonah 3 Tage und 3 Nächte gebraucht, bis er wieder zu Sinnen kam. And then he finally did. Und dann kam er tatsächlich zu Sinn. And we see Jonah recognizing his failure. Und der Jonah erkennt an, dass er versagt hat. And then as we pick it up in chapter 3 today, we'll see that he begins to reluctantly obey. Und wenn wir jetzt mit dem Kapitel 3 anfangen, sehen wir dort, dass Jonah langsam aber sicher anfängt, gehorsam zu sein. Now before we get on into chapter 3, the one thing that I want to point out for us to consider, bevor wir aber jetzt hier in das dritte Kapitel einsteigen, möchte ich, dass wir uns ein Thema anschauen. We have to remember that Jonah was a godly man. Wir sollten uns daran erinnern, dass Jonah ein gottesfürchtiger Mann war. Before this time, there is no black mark on his record at all. Vor dieser Begebenheit sehen wir nicht irgendwelche Begebenheiten, ich sag mal in seiner Historie, die uns sagen würden, dass er versagt hat. He was walking with God, God was using him. Er wandelte mit Gott, Gott hat ihn gebraucht. But even though that's true, Jonah still went through this period of complete rebellion. Und obwohl das wahr ist, ist der Jonah trotzdem durch so eine Rebellion gegangen. This stands as a warning to all of us. Und das sollten wir auch als Warnung für jeden von uns wahrnehmen. Regardless of how long we might have been walking with God, egal wie lange wir schon mit dem Herrn wandeln, how close we might be to him, wie eng wir mit ihm wandeln, how much he might have used us, wie sehr Gott uns vielleicht in der Vergangenheit gebraucht hat, none of us are beyond that place where we can walk away. Keiner von uns ist dem ausgenommen, dass wir auch von Gott weggehen können. And choose to live contrary to what he's telling us. Und dass wir auswählen, gegen Gottes Willen zu leben. You know, all of us are susceptible to rebellion. Jeder von uns hat dieses Potenzial, gegen Gott zu rebellieren. Because we have that nasty thing called sin running in us. Denn wir haben diese widerliche Sache Sünde in uns. Even though in Christ we have been freed from it, yet we still have that potential. Auch wenn wir durch Christus von Sünde befreit wurden, haben wir doch das Potenzial zu sündigen. So it's good to remember that, so we can always be cautious. Es ist also gut, uns daran zu erinnern, damit wir auch dementsprechend vorsichtig durchs Leben wandeln. Now in chapter 3 again we see that Jonah got a second chance. Im Kapitel 3 sehen wir, dass der Jonah eine zweite Chance bekommen hat. You know, and I think it's an amazing thing to consider. Und ich denke, das ist etwas ziemlich Sensationelles, dass wir uns das mal wirklich zu Gemüte führen. Now in this second chance we see that God revealed things about himself. That in the about Jonah or about himself? About himself. About God. Okay. In dieser zweiten Chance sehen wir aber auch, dass Gott etwas über sich selbst offenbart. Notice in verse 1 and 2 it says, Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. Im ersten Vers des dritten Kapitels steht, da empfing Jonah wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. You know, the thing that we should see here is that God didn't alter his love for Jonah. Was wir hier auf jeden Fall schon mal sehen sollten, ist, dass Gott seine Liebe für Jonah nicht angepasst oder verändert hat. We really see an amazing picture of the unconditional love of God here. Wir sehen hier wirklich etwas über Gottes Liebe, dass die nicht von irgendetwas abhängt. Because even though Jonah chose to disobey God to the point where he went in the complete opposite direction. Denn obwohl Jonah sich dazu entschieden hatte, Gottes Willen nicht zu gehorchen und im Gegenteil genau in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. God showed his unending love and grace to Jonah by giving him another chance. Zeigt Gott hier seine unendliche Liebe und seine Gnade, indem er dem Jonah nochmal eine Chance gibt, seinen Willen zu tun. God still wanted to use him. Gott wollte Jonah immer noch gebrauchen. And I don't know about you guys, but to me that's really good news. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das echt eine gute Nachricht. Because I know that I need second chances. Denn ich weiß ganz genau, dass ich zweite Chancen brauche. And third chances. Und dritte Chancen. And fourth chances. Und vierte Chancen. You know, God is always so faithful to reach out to us in grace and in love. Gott ist immer so treu, auf uns zuzukommen in Gnade und in Liebe. And we see examples of this throughout scripture. Und wir sehen davon jede Menge Beispiele in der Heiligen Schrift. You think of Peter himself denying Jesus to his, you know, in his sight. Denk doch an Petrus selbst, wo Petrus den Herrn verleugnet hat in seiner Gegenwart. But yet Jesus gave him another chance. Und dennoch gab Jesus ihm eine neue Chance. He welcomed him back. Er hat ihn wieder zurück willkommen geheißen. God is so faithful to welcome us back the moment we turn around. Gott ist so treu, uns immer wieder zurückzuempfangen in dem Moment, wo wir auch wirklich umkehren und Buße tun. And he gave Jonah a second chance to obey him. Und er gab Jonah eine zweite Chance, ihm gehorsam zu sein. Notice also that he didn't alter his manner of communication. Und schaut bitte auch, dass Gott die Art und Weise der Kommunikation nicht geändert hat. Jonah's second chance came the same way his first chance did. Die zweite Chance, die der Jonah hier bekommt, kam genau auf dieselbe Art und Weise wie seine erste Chance. Notice that the word of the Lord came to Jonah again. Denn es heißt, dass das Wort des Herrn wieder zu Jonah kam. God spoke to Jonah the second time the same way that he did the first time. Gott sprach zum Jonah genauso wie er beim ersten Mal mit Jonah sprach. He was giving Jonah an opportunity to learn how to respond to his word. Er gab Jonah die Möglichkeit, auf sein Wort richtig zu reagieren. Because it's very easy for us to hear God's word. Denn es ist einfach für uns, Gottes Wort oder Anweisung zu hören. But to respond to it can be something very different. Aber darauf zu reagieren ist was ganz anderes. You know, I think as a person's been a believer for any stretch of time for a few years even. Ich denke als Mensch, der jetzt seit mehreren Jahren schon gläubig ist. You know, if you're going to church and you're reading your Bible and you're listening to teachings. Du gehst in die Gemeinde, du liest deine Bibel, du hörst dir andere Predigten an. You know, all of us are hearing God speak to us on a very consistent basis. Alle von uns hören Gott regelmäßig zu uns sprechen. But so much of what we hear is it's easy for it to come in one ear and go out the other. Aber es ist so einfach für vieles, was wir hören, ins eine Ohr reinzugehen und ins andere Ohr wieder raus. But it's really the heart of God for us to take those things that he speaks to us. Aber es ist wirklich Gottes Herz, dass wenn wir diese Dinge nehmen, dass wir die Dinge nehmen, die er zu uns spricht, and to actually put them on and to walk in them. Und sie tatsächlich anzuwenden und in diesen Dingen zu wandeln. To learn how to obey. Zu lernen, was es heißt, gehorsam zu sein. In a way that glorifies him. Und zwar auf eine Art und Weise, die Gott verherrlicht. But this is something that we learn over time. Aber das ist etwas, was wir mit der Zeit lernen. You know, it's not an overnight experience. Es ist nicht irgendetwas, was wir über Nacht lernen. You know, it's a transforming experience that we go through over a lifetime. Das ist eine transformierende Erfahrung, die ein ganzes Leben lang dauert. And so God was giving Jonah yet another chance to learn to respond in the right way. Also gab Gott Jonah hier die Chance, nochmal so zu reagieren, wie es richtig war. Notice also that God didn't alter his plan. Schaut bitte auch, dass der Herr hier seinen Plan nicht geändert hat. Again in verse 2 it says arise and go to Nineveh. Es sagt ja dort im zweiten Vers nochmal, geh in die große mächtige Stadt Nineveh. His directions didn't change. Das heißt, seine Anweisungen, die haben sich nicht geändert. God didn't look at Jonah's rebellion and go, maybe I need to think of something that he'll accept. Gott hat also nicht auf Jonas Reaktion geachtet, hat gedacht, vielleicht muss ich meinen Plan ändern und etwas sagen, was der Jonah auch wirklich akzeptiert. Maybe I'll just lighten up on him a little bit and give him something easier to do. Vielleicht mache ich es ein bisschen einfacher für ihn und gebe ihm etwas Leichteres zu tun. I'll send him to a resort or something like that. I'm sure he'll do that. Ich schicke ihn irgendeinen Urlaubsort oder so. The directions didn't change. Die Anweisungen hatten sich nicht geändert. God's plan for Jonah was for him to go to Nineveh, period. Der Plan, den Gott für Jonah hatte, war, dass er nach Nineveh geht. And so the second time around, he gave him the same exact directions. Das heißt also, zweite Runde, Gott gab ihm genau dieselben Anweisungen. He was to go to Nineveh. Er sollte nach Nineveh gehen. And he was to deliver the message that God gave him. Und er sollte die Botschaft überliefern, die Gott ihm gab. Not his own message. Nicht seine eigene Botschaft. Not an altered message. Nicht irgendeine angepasste Botschaft. He was to communicate the word of God to this people that needed to hear it. Er sollte den Menschen dort Gottes Wort verkündigen. You know, as believers, if you are a follower of Jesus today, all of us have that same responsibility. Als Gläubige heute, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, haben wir alle dieselbe Verantwortung. You know, it's our responsibility to be ambassadors for Jesus Christ. Es ist unsere Verantwortung, Botschafter für Christi zu sein. An ambassador does not have the right to make up their own rules or represent their country in any way they choose. Ein Botschafter hat nicht das Recht, seine Art und Weise, wie er das Land vertritt und die Regeln, die damit zu tun haben, auf seine Sachen anzupassen. Wenn ein Botschafter ins Ausland geschickt wird, dann ist er dorthin geschickt, um die Botschaften seines Landes genau so zu verkündigen. You know, we have that same job. Und wir haben denselben Job. So that's why it's good for us to one of the reasons it's good for us to really immerse ourselves in the Word of God. Deswegen ist es auch so gut, dass wir wirklich tief in Gottes Wort einsteigen. Because if we know the message, it'll be easier to communicate the message. Denn wenn wir die Botschaft wirklich kennen, ist es auch einfacher, diese Botschaft weiterzugeben. So we're not just making it up. Das heißt, wir erfinden es nicht einfach. You know, just kind of pulling stuff out of the air and presenting that to people. Greifen irgendetwas aus der Luft und präsentieren das den Leuten. It's good for all of us to be students of the Word of God and to communicate the things that we've learned. Es ist gut für alle von uns, wirklich Schüler des Wortes zu sein und das dann auch zu kommunizieren. The other thing to notice in verse 3 is that Jonah's behavior drastically changed. Was wir auch sehen hier im Vers 3 ist, dass das Verhalten vom Jonah sich drastisch verändert. Notice the first part of verse 3 says, so Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Es heißt hier, diesmal machte sich Jonah auf den Weg nach Nineveh, wie der Herr es ihm befohlen hatte. In the first, Jonah's first chance, he arose and he fled to Tarshish. Bei der ersten Chance, die Jonah hatte, ist er ja aufgestanden und ist geflohen, und zwar nach Tarshish. The second time he heard this message, he arose and went to Nineveh. Das zweite Mal, als er das Wort des Herrn empfängt, steht er auf und geht tatsächlich nach Nineveh. Can you guys see the obvious difference in behavior here? Ihr seht hier doch den offensichtlichen Unterschied des Verhaltens, oder? You know, the first time God said, go there. Das erste Mal sagt Gott, geh dorthin. So Jonah turned around and went in the complete opposite direction. Jonah steht auf und geht genau in die andere Richtung. Those of you guys who have kids, have you ever given your kids instructions and then seen them do the exact opposite? Die von uns, die Kinder haben, habt ihr euren Kindern schon mal eine Anweisung gegeben und die Kinder machen genau das Gegenteil? Would you like to stand up and share with the group about those experiences? Just kidding. Möchtet ihr das vielleicht hier mal kurz teilen? Ja. You know, when we go in the complete opposite direction, we're not being obedient. Wenn wir in genau die andere Richtung gehen, dann sind wir nicht wirklich gehorsam. And we're acting contrary to the directions we've been given. Und wir handeln genau entgegengesetzt den Anweisungen, die wir bekommen haben. And that's exactly what Jonah did the first time around. Und das ist genau das, was der Jonah beim ersten Mal gemacht But hat. But the second time around, aber beim zweiten Mal, he acted according to the word of God. Hat er genau nach dem Wort Gottes agiert. He learned that it's better to act according to God's word rather than contrary to it. Er hatte gelernt, dass es besser war, dem Wort Gottes zu folgen, als gegen sein Wort zu handeln. And that's a lesson for all of us to take to heart. Und das ist eine Lektion, die wir alle zu Herzen nehmen sollten. It's always better to do according to what God says rather than contrary to it. Es ist immer besser, so zu handeln, wie Gott und sein Wort es sagen, als entgegengesetzt. Now the amazing thing that we see here in this one verse. Das Interessante, was wir hier an diesem einen Vers sehen, is that it's possible for us to change. Ist, dass es möglich ist für uns, unser Verhalten zu verändern. Jonah changed. Jonas Verhalten wurde verändert. Even though it took being swallowed by a fish. Auch wenn es erst das Verschlingen durch einen Fisch gebraucht hat. But once he came to his senses, he turned around and went in the right direction. Aber als er dann wieder bei Sinnen war, hat er ja schließlich auch die richtige Richtung eingeschlagen. This gives me hope as well. Und das gibt mir auch Hoffnung. Because I can see clearly here that when God is at work, denn ich kann ganz eindeutig sehen, dass wenn Gott wirkt, my rebellion can turn into obedience. Dann kann mein Ungehorsam und meine Rebellion doch noch in Gehorsam verwandelt God werden. God is able to help us change. Gott ist in der Lage, uns zu helfen, dass wir uns verändern. And if it wasn't for that, just think of how hopeless life would be. Ja, stellt euch mal vor, wenn es nicht so wäre, wie hoffnungslos das Leben tatsächlich wäre. So Jonah receives this second chance. Also der Jonah bekommt diese zweite Chance. He hears the word of God again the second time. Er hört das Wort Gottes zum zweiten Mal. And he acts according to God's word. Und diesmal handelt er nach dem Wort Gottes. So he goes straight to Nineveh. Er geht also direkt nach Nineveh. What happens when he gets there? Was passiert, als er in Nineveh ankommt? Let's continue on in verse 3 through verse 5. Schauen wir uns doch mal die Verse 3 bis 5 an. It says, now Nineveh was an exceedingly great city, a three-day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Nineveh an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, von dem Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Notice that in verse 3 it says that Nineveh was an exceedingly great city. Es sagt ja hier im Vers 3, dass die Stadt sehr groß oder extrem groß war. It says a 3-day journey in extent. Das heißt also, man brauchte 3 Tage, um sie zu durchqueren. Now what's he talking about here? What's he describing? Was genau beschreibt uns Gottes Wort hier? You know, like any modern city, you would have the central city and a metropolitan area around it. Also wie ganz normale größere Städte hat man ja immer ein Stadtzentrum und dann hat man die die umliegenden Bereiche einer Stadt. Most commentators believe that he's describing the general metropolitan area around Nineveh. Die meisten Bibellehrer würden hier sagen, dass es hier um das Stadtzentrum geht. And it's believed that the city's circumference was about 96 kilometers around. Und man ist davon ausgegangen, dass der Umfang der Stadt mit den Außenbezirken knapp 96 kilometers, you said? Kilometers. Okay. 96 Kilometer Umfang hatte. So if you're going to walk around the city completely, it would take you 3 full days. Also, wenn man wirklich um die gesamte Stadt laufen würde, dann braucht man dazu tatsächlich auch 3 Tage. You know, he's telling us this because he wants us to understand the context of what he's doing. Das wird uns hier gesagt, weil wir den Kontext ja auch verstehen sollen von dem, was er sagt. So we can understand how this work of God actually took place. Damit wir verstehen, wie dieses Werk Gottes tatsächlich auch stattgefunden hat. Now, as we mentioned in our opening study, Nineveh was one of the greatest cities of the ancient world. Wir hatten ja ganz am Anfang unseres Studiums des Briefes Jona gesagt, dass Nineveh eines der Zentren der damaligen Welt war. As we'll see in the next chapter, the population was about 120,000. Wir sehen im nächsten Kapitel dann ungefähr, dass die Bevölkerung ca. 120.000 war. You know, which by modern standards isn't all that big. Also für moderne Zwecke oder Standards ist das natürlich nicht so riesig. But in the ancient world that was pretty massive. Aber zur damaligen Zeit war das eine riesige Stadt. So Nineveh was the capital of the Assyrian Empire. Nineveh war also auch die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. And even though it literally disappeared off the map for centuries, und auch wenn es für Jahrzehnte wieder von der Landkarte verschwand, like always, the archaeological discoveries found it to be one of the greatest cities. So sehen wir doch, dass die archäologischen Funde, die wir heutzutage haben, bestätigen, dass es eine der größten Städte der damaligen Zeit war. Meaning that the Bible always tells us the truth, and then somehow we figure it out later through science. Das bedeutet auch, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt und irgendwann bestätigt sich das dann durch die Wissenschaft. So Jonah enters this massive city. Also der Jonah geht in diese gigantische Stadt. And notice that he began to deliver the message without hesitation. Und beachtet bitte, dass er anfing, die Botschaft zu verkündigen, und zwar ohne Verzögerung. Again in verse 4 it says, and Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said. Es heißt ja hier, Jonah ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag gelaufen war, rief er. So Jonah didn't just get to Nineveh and then start walking around it and waiting to speak. Er ist also nicht dort in die Stadt reingekommen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und hat gewartet, bevor er anfing zu sprechen. The moment he entered the city. Das heißt, in dem Moment, wo er in diese Stadt, am ersten Tag, wo er in die Stadt reinging, without hesitation, ohne Verzögerung, he began to deliver the message that God gave him. Fing er auch an, die Botschaft zu überliefern, die Gott ihm gegeben hatte. And he preached this message to the people. Und er predigte diese Botschaft den Menschen. And the amazing thing that we see is the way that the people responded. Und das Unglaubliche an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass wir sehen, wie die Menschen darauf reagieren. First we see in verse 5 that they responded on an individual basis. Erst sehen wir, dass sie einzeln wirklich darauf reagiert haben. Notice in verse 5 it says, so the people of Nineveh believed God. Im Vers 5 sagt es, da glaubten die Einwohner von Nineveh an Gott. So here was this man delivering this message. So hier ist also dieser Mann, der diese Botschaft überliefert. Now remember, one of the things we talked about last week is what he might have actually looked like at this point. Denkt dran, eins, was wir letzte Woche besprochen haben, ist, wie der Jonah zu diesem Zeitpunkt tatsächlich aussah. There are some people that believe that he was bleached white because of the stomach acids of the fish. Es gibt einige, die sagen, dass er relativ, ja, wortwörtlich gebleicht war durch die Magensäuren des Fisches. And he would have lost all of his body hair. Und dass er sehr wahrscheinlich auch fast sein gesamtes Haar verloren hätte. So you had this bald albino going into Nineveh preaching this message from God. Wir haben also hier einen haarlosen Albino, der in die Stadt einwandert und Gottes Botschaft verkündigt. Could you imagine being a Ninevite and see this guy coming towards you and preaching this message? Könnt ihr euch vorstellen, was das vielleicht, wie das gewesen wäre, wenn so ein Typ auf euch zukommt und Gottes Botschaft verkündet? You know, sometimes for outreaches we like to do things to get people's attentions, to make connections. Ja, manchmal, wenn wir irgendwie evangelistische Einsätze oder sonst irgendwas haben, versuchen wir irgendetwas zu tun, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Yeah, like we'll have a band with some nice music. Ja, vielleicht eine Musikband mit, you know, we'll use mit food. Oder wir bringen was Leckeres zu essen. You know, on Saturday we did the thing with the race cars. Am Samstag haben wir das mit diesen Rennautos, mit den Holzrennautos gemacht. But your average church today would not use the Jonah approach. Aber die Durchschnittsgemeinde heute würde wahrscheinlich nicht den Jonah-Ansatz nehmen. Because this must have been something that really grabbed people's attentions and possibly even terrified them. Denn das muss wirklich etwas gewesen sein, was die Aufmerksamkeit der Leute bekommen hat und sie vielleicht sogar wirklich verängstigt hat. But God used it to get their attention. Aber Gott hat es gebraucht, um die Aufmerksamkeit der Leute wirklich zu gewinnen. And once they heard the message, it says they actually believed it. Und nachdem sie die Botschaft gehört haben, sagt es hier, dass sie auch tatsächlich geglaubt haben. And notice it says that they believed God. Und schaut, es heißt ja hier auch, dass sie Gott glaubten. Not Jonah. Nicht nur dem Jonah. Which means they recognized that the word he was delivering was the message of God himself. Das zeigt uns doch auch, dass die Leute verstanden haben, dass die Botschaft nicht von Jonah, sondern von Gott kam. And this is the place where repentance begins. Und das ist genau der Ort, wo Buße und Umkehr beginnt. When we recognize that the word of God is the word of God. Nämlich an dem Punkt, wo wir erkennen, dass das Wort Gottes tatsächlich das Wort Gottes ist. Because if it is God's word, then it has all the authority it needs. Denn wenn es tatsächlich Gottes Wort ist, dann hat es alle Autorität, die gebraucht wird. Because God is the ultimate authority over all of creation. Denn Gott ist die ultimative Autorität über die gesamte Schöpfung. And when he speaks, und wenn er spricht, it's good for people to believe him. Dann ist es gut, dass Menschen ihm glauben. Now, what was the message? Was war die Botschaft? Notice again in verse 4, it says, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Die Botschaft war im Vers 4, noch 40 Tage, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Doesn't that just make you kind of feel warm inside? Gibt uns das nicht ein schönes, warmes Bauchgefühl? What a nice message. Was für eine schöne Botschaft. Could you imagine walking up to somebody and say, in 20 days you are doomed? Stellt euch vor, wenn ihr auf jemanden zugehen müsst und sagt, in 20 Tagen werdet ihr zerstört. That's the amazing part of this story. Das ist eigentlich der unglaubliche Teil dieser Geschichte. Now, we don't know exactly if this is the only thing he said. Wir wissen nicht ganz genau, ob das einzige ist, was er gesagt hat. But it's the only part that God is showing us. Aber es ist der einzige Teil, den Gott uns hier aufzeigt. So in any case, the emphasis given to the Ninevites was destruction is coming. So oder so war das Hauptaugenmerk der Botschaft, Zerstörung kommt auf euch zu. This word for overthrown is the same word that was used in the destruction of Sodom and Gomorrah. Das Wort hier, ja, überworfen im Englischen dann aufs Deutsche, ist dasselbe Wort, das von Sodom und Gomorrah, wie im Zusammenhang mit Sodom und Gomorrah, gesprochen wird. So when you stop and you think about it, this was a very harsh and direct message. Also wenn man mal kurz innehält und darüber nachdenkt, das ist eine ziemlich harte Botschaft, die hier gebracht wurde. There really wasn't any word of hope or promise or change in it. Da war kein Teil der Hoffnung oder der Veränderung drin in dieser kurzen Botschaft. And that makes the reception of this message all the more powerful. Und das macht die Art und Weise, wie die Botschaft aufgenommen wurde, umso mächtiger. Because the moment these Ninevites heard it, they threw up their hands and surrendered and say, "We believe what you're saying." Denn in dem Moment, wo die Einwohner von Nineveh es gehört haben, warfen sie ihre Hände hoch in die Luft und sagten, wir glauben, was du sagst. And this belief, this faith, it led them to change their behavior. Und dieser Glaube hat sie auch dazu geführt, ihr Verhalten zu ändern. It was followed by action. Es war also, folgten also Taten. Notice that they interrupted their normal lives. Schaut, wir sehen hier, dass sie ihren normalen Lebensablauf, den haben sie geändert. You know, again in verse 5 it says they proclaimed a fast. Im Vers 5 heißt es, dass sie beschlossen hatten zu fasten. They didn't just go on with life as usual. Sie gingen also nicht weiter ihren normalen Lebenslauf. When this message hit their hearts, they stopped what they were doing to take it serious. Als diese Botschaft ihr Herz erreichte, haben sie innegehalten und nicht mehr so weitergemacht wie bisher. You know, they put aside their concerns with even eating food. Sie haben sogar ihr Verlangen Lebensmittel oder zu essen auf Seite gelegt. You know, it says that they put on sackcloth from the greatest to the least. Es heißt hier, dass sie groben Stoff angelegt haben. Now sackcloth was a rough kind of hairy fabric. Ja, also wie sagt man, Sackstoff. also eben, es sagt es hier auf Deutsch schon, das ist so ein grober Stoff, also was ganz Unbequemes. It was very uncomfortable. Ja, also sehr unbequem. Have you ever worn like a fabric that was really itchy? Habt ihr schon mal irgendein Kleidungsstück oder eine Textilie angehabt, die wirklich total kratzend war? Well, sackcloth would be like that, but to an extreme degree. Ja, also dieser grobe Stoff, von dem hier gesprochen wird, genau so ist das, aber einfach auf wirklich extreme Art und Weise. And when people would wear it, they would do it as a sign of mourning. Und wenn Menschen diese Art Textilien angelegt haben, dann haben sie das aus mourning. Just sadness. Ja. Trauer. Genau, aus Gründen der Trauer getan. You know, it was an external show of an inner repentance. Es war praktisch ein äußeres Zeichen der inneren Buße. It's showing they by putting the sackcloth on, they were telling God that they deeply regretted all they had done. Indem sie diesen groben Stoff angetan haben, war das ein äußerliches Zeichen, dass ihnen das, was sie getan hatten, vor Gott leid tut. So the people received the message individually and repented. Das heißt also, die Leute haben diese Botschaft individuell angenommen und haben Buße getan. But they also received it nationally. Aber die haben es auch als Nation oder als ganze Stadt getan. The king himself, having heard the message, led the people to receive it. Der König selbst, der die Botschaft vernommen hatte, hat diese Botschaft auch weiter verteilt. Notice in verse 6 it says, then the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Do not let them eat or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil way and from his violence that is in his hands. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish? Auch dem König von Nineveh war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. The work that God was doing was so powerful, it even reached the king. Das Werk, das Gott hier tat, war so mächtig, dass es auch den König erreichte. Can you imagine a national leader repenting and turning to God? Könnt ihr euch vorstellen, wie das wäre, wenn ein Leiter einer Nation Buße tut und sich zu Gott kehrt? And telling the people to follow him along in it? Und dann auch noch dem gesamten Volk sagen würde, tut es genauso? Could you imagine a politician turning to Jesus? Könntet ihr euch vorstellen, wenn ein Politiker sich zu Jesus wendet? For real, and not just in order to get votes. Auf echte Weise, nicht einfach nur, um irgendwelche Stimmen zu kassieren. What this king did was amazing. Was dieser König hier tat, war unglaublich. Because it showed that he wasn't doing this in order to be popular. Denn es zeigte, dass er das nicht getan hat, um einfach noch beliebter zu werden. When he heard this message himself, als er diese Botschaft selber hörte, he believed it. Hat er es geglaubt. And he wanted to see his country spared. Und er wollte, dass sein Volk und sein Land verschont wird. And so he led his people to give up their sinful practices. Er hat also seine Leute dazu bewegt und vorgezeigt, dass sie ihre schuldhaften Taten lassen sollten. Notice again it says, let everyone turn from his evil way. Es stand ja hier, dass alle von ihren schlimmen Wegen ablassen sollten. See, part of repentance is recognizing that our sin is actually sin. Ein ganz wichtiger Aspekt der Buße und Umkehr ist, dass wir erkennen, dass unsere Sünde wahrhaftig Sünde ist. If we're comfortable in our wrongdoing, then we'll never leave it. Wenn wir in unserem Unrecht und im Falschtun, wenn wir uns dort wohlfühlen, dann werden wir das auch niemals hinter uns lassen. If we don't see it for what it really is, wenn wir es nicht für das sehen, was es wirklich ist, then the chances of us forsaking it are minimal. Dann sind die Chancen, dass wir es auch wirklich hinter uns lassen, ziemlich gering. But the king saw that the way the people had been living was evil. Aber der König sah, dass die Art und Weise, wie das Volk gelebt hatte, falsch und nicht gut war. And as a people, they recognized it and chose to turn away. Und als Volk hatten sie das auch erkannt und taten Buße und Umkehr. Now remember the message that was delivered. Denkt an die Botschaft, die hier geliefert wurde. In 40 days, and destruction is coming. In 40 Tagen wird alles und werdet ihr in Schutt und Asche gelegt. No promise of hope. Es gab kein Versprechen der Hoffnung. But yet they understood enough about God to think maybe he'll relent. Aber sie hatten doch genug von Gott verstanden, um zu verstehen, dass es vielleicht doch eine kleine Chance des Überlebens gab. And they entrusted themselves to his mercy. Und sie hatten sich einfach an seine Gnade übergeben hier. Even without a guarantee that he would not judge them. Auch ohne irgendeine Garantie, dass Gott sie nicht richten würde. How did they know this? Wie wussten sie das? What was it that caused them to think maybe God will be merciful to us? Was hat sie überhaupt dahin kommen lassen, dass sie gesagt haben, ja, vielleicht ist Gott ja doch gnädig? Well, scripture tells us that each person, each one of us has an understanding of God in our hearts. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass jeder von uns in seinem Herzen ein Verständnis davon hat, was das Gesetz ist oder was Gott ist. Really quickly, let's look at Romans chapter 1 verse 18 through 20. Lasst uns doch kurz den Römerbrief 1:20. Yeah, 1:18 through 20. Römerbrief 1:18-20 anschauen. Okay. Okay, ready? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood that by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. So every person in this world is born with a basic understanding of God. Jede Person in dieser Welt wird also mit einem ganz grundsätzlichen Verständnis, was Gott angeht, geboren. There's an inner witness in our hearts that God is who he is. Ein inneres Zeugnis, das uns sagt, wer oder was Gott ist. And then creation itself bears witness of the existence of God and what he is like. Und die Schöpfung selbst gibt ebenfalls Zeugnis von Gott und wie er ist. But it's only when we begin to harden our hearts and to choose to ignore him do we forget these things? Aber es ist erst, wenn wir wirklich unser Herz hart werden lassen, dass wir diese Dinge vergessen. The Ninevites were confronted with the reality of God again. Und die Bewohner von Nineveh wurden mit dieser Realität der Existenz Gottes konfrontiert. And just from that basic understanding, they thought that at least there would be a chance that God would relent. Und aufgrund dieses Verständnisses hatten sie auch die Hoffnung, dass es doch noch möglich wäre, diesem Gericht zu entkommen. This whole story is really a wonderful picture of biblical repentance. Es ist wirklich, diese ganze Geschichte ist wirklich ein wunderschönes Bild für biblische Buße. Sinners going in the wrong direction. Sünder, die in die falsche Richtung gehen. Hearing the word of God reaching out to them. Die das Wort Gottes hören, das auf sie zukommt. Believing God, believing the message and turning to him. Die dann Gott glauben, der Botschaft glauben und sich zu ihm wenden. And then in verse 10 we get to see God's response. Und in Vers 10 sehen wir dann auch Gottes Reaktion auf die Reaktion der Menschen aus Nineveh. And in verse 10 notice it says then God saw their works that they turned from their evil way and God relented from the disaster that he said he would bring upon them and he did not do it. Gott sah im Vers 10, Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. So when God saw their repentance, als Gott also ihre Umkehr und Buße sah, he responded with compassion. Dann hat er auf eine Art und Weise reagiert, die sein Mitleid and even though the message didn't contain any word of hope, auch wenn die Botschaft nicht wirklich ein Wort der Hoffnung beinhaltete, God did what he really wanted to do. So hat Gott dennoch das getan, was er wirklich tun wollte. He relented. Nämlich, dass er davon abgehalten hat, God takes no pleasure in the death of the wicked. Das Wort sagt uns, dass Gott kein Wohlgefallen am Tod der Ungläubigen hat. He has no desire to bring judgment upon people or upon this world. Sein Verlangen ist nicht, gerecht, das Gericht und Zorn über die Welt zu bringen. And he's waiting, to relent. Und er wartet darauf, davon abhalten zu können. Because he'd rather have people with him than perishing. Denn er würde die Menschen lieber bei sich und mit sich haben, als sie vergehen zu lassen. It's important for us to understand that. Es ist echt wichtig für uns, das zu verstehen. Because the last thing we want to do is look at this and think that God changed his mind. Denn das Letzte, was wir hier tun sollten, ist, diese Geschichte anzuschauen und sagen, ah, Gott hat einfach seine Meinung geändert. God doesn't change his mind. Gott verändert seine Meinung nicht. But God's heart is to not judge man. Aber sein Herz, Gottes Herz ist, die Menschen nicht richten zu müssen. Our God is a merciful God who wants to forgive. Unser Gott ist ein gnadevoller Gott, der gerne vergibt. It's who he is, it's what he's like. Das ist er im Kern. And so once the Ninevites repented, das heißt also, als die Menschen aus Nineveh Buße getan hatten, God had to act according to who he is. Konnte und musste Gott auch so agieren, wie er wirklich ist. And that's the wonderful thing all of us can have peace in. Und das ist wirklich diese wunderbare Tatsache, in der wir auch echten Frieden finden können. God will always act according to his nature. Gott wird immer so agieren, wie er von Natur oder vom Charakter her wirklich ist. You know, he doesn't just kind of go back and forth and flip-flop. Also er geht nicht ständig hin und her und verändert ständig seine Meinung. He is who he is. Er ist, wer er ist. And he will always behave according to who he is. Und er wird immer so agieren, wie er ist. And that should bring us great peace. Und das sollte uns wirklichen Frieden bringen. Because he is the same yesterday, today and forever. Denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. So Jonah chapter 3 gives us this amazing story of repentance. Das heißt also, Jonah Kapitel 3 gibt uns diese unglaubliche Geschichte der Buße und Umkehr. And we see how God responded to the repentance of the Ninevites. Und wir sehen, wie Gott auf die Buße und die Umkehr der Einwohner von Nineveh reagiert hat. But we end today with the question. Aber wir wollen heute mit der folgenden Frage beenden. How did Jonah respond? Wie hat Jonah darauf reagiert? You would think he would celebrate over this great act of mercy. Wir würden denken, dass er diese gnadenvolle Art des Herrn mitfeiert. But in chapter 4, next week we'll see that was not the case. Aber im Kapitel 4 nächste Woche sehen wir, dass das überhaupt nicht der Fall war. So we'll finish up next week. Nächste Woche werden wir das Ganze also abschließen. Invite you guys all to come on back and see what happens with Jonah. Also kommt bitte zurück, dann können wir gemeinsam weiterschauen, was mit Jonah passiert. Even though I'm pretty sure everybody here has read it. obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass jeder von uns hier die Geschichte schon gelesen hat. But let's pretend like it's a cliffhanger. Aber lasst uns einfach so tun, als wenn es, yeah, whatever. Yeah, you guys know what he meant, cliffhanger. Yeah. Let's pray. Lasst uns beten.